plötzlich verreisen musst, vielleicht packt dich plötzlich die Reiselust, dann fang es doch diesmal gleich richtig an. Fahr lieber mit der Bundesbahn, ganz gleich ist es nah oder ist es weit, egal wenn es regnet und wenn's mal schneit, sei klug, lieber Freund, halt die Schieds daran. Fahr lieber mit der Bundesbahn, ja, so ist das Reisen angenehm. Neulenkbach, zweites Buch, von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 4, Levin, der Kesselheizer. Nunmehr 25 Jahre lang haben diese, meine ureigenen Hände, die Hochöfen der Fabriken befeuert, haben geschaufelt bis spät nach Sonnenuntergang, um nur kurz vor Sonnenaufgang erneut ihrer Pflicht nachzukommen, erklärte der alte Heizer, während er dabei nachdenklich seine faltigen, von Ruß geschwärzten Hände besah. Als er dann aufblickte, zögerte er je in seinen Ausführungen und blickte den anwesenden Arbeitern und deren Familienangehöriger vereinzelt tief in die Augen. Die Mitreisenden lauschten gespannt seinen Worten und musterten ihn prüfend mit ihrem Blicke. Zahlreiche Narben zeichneten die rauen Arme, aber auch das faltige Antlitz des alten Mannes und ließen die Umstehenden nur dunkel erahnen, welch unvorstellbare Tortur die Jahrzehnte dauernde Schwerstarbeit in den Maschinenhallen jenen grausamen Tribut einst gefordert haben mochten. Nur in den wachsamen, klaren Augen des alten Mannes strahlte unverändert der helle Funke jugendlicher Hoffnung von einst. Hoffnung auf Verbesserung, Hoffnung auf ein angenehmeres Leben und Hoffnung auf Sicherheit für die Lieben. Aber da war mehr als Hoffnung. Man konnte diesen Augen auch einen Willen zur Veränderung entnehmen, einen Glauben, der in seiner Überzeugung so tief wurzelte, als dass sie schon sehr bald zur Wahrheit aller werden mochte. Die Reisenden erkannten diese Wahrheit und vermochten die schwach klimmenden Hochöfen in ihren klammen Herzen schon bald zum Brennen bringen. »Schon am morgigen Tag, meine Freunde, schwöre ich, dem man den alten Heizer ruft, schon morgen werden wir unsere Arbeit niederlegen, uns vor den Gemäuern der Fabrik zusammenfinden und den offenen Dialog mit den Fabrikherren suchen.« Die versammelte Menge applaudierte diesem starken, wankelmütigen Mann, der sie mit seinen Worten so unverhofft zu bewegen verstanden hatte. Einige von ihnen jauchzten in zufriedener, vorfreudiger Erwartung. Nur wenige vermochten ruhig zu bleiben oder zürnten Levin ob seiner plötzlichen und unerwarteten Aufforderung zum Aufstand. Der verblüfft wirkende, aber dankbare Jüngling alleine vermochte eine einzelne Träne der Freude an der Wange des alten, standhaften Heizers erkennen. Am nächsten Tag. »Levin! Levin, er kommt!« rief ihm Narik, ein Wartungstechniker der Kesselanlagen, von oben herab. Sämtliche Arbeiter wurden über den Streik informiert und hatten sich, ausgenommen weniger ferngebliebener, vollständig im Hofe der Fabrik versammelt. Der Bürogehilfe des neuen reichsbahnschen Fabrikvorstandes, ein gut gekleideter 40-jähriger Herr in zweiteiligem Anzug mit Aktenkoffer, stieg achtsam, um sich nicht die zu hochglanzpolierten schwarzen Lederschuhe zu stoßen, über herabgefallene Ziegelsteine der mit den Jahren brüchig gewordenen Fabrikmauer, um endlich zu den streikenden Arbeitern zu gelangen. Seine Haare waren sorgfältig zu einem Seitenscheitel gekämmt und auf seiner gerümpften Nase, die unwillentlich sein Widerwillen und Ärger über die ganze Aufruhr zum Ausdruck brachte, ruhte der altbekannte, golden verbrämte Zwicker. Der Zwicker, der seit dem Aufstieg des Reichsbahnführers das Erkennungsmerkmal und Zeichen der Macht jener Herren sein sollte, symbolisierte für die Arbeiterschaft allgegenwärtige Beobachtung, Kontrolle und immerwährendes Joch. »Was geht hier vor? An die Arbeit, aber sofort. Der verehrte Fabriksvorstand duldet keine unangekündigten Versammlungen, schon gar nicht auf dem Fabrikgelände. Die Arbeit an den Maschinen ist unverzüglich wieder aufzunehmen, oder es wird Konsequenzen geben. Schrie der Bürogehilfe aufgebracht. Levin stieg gemächlich von dem Ziegelhaufen herab, auf dessen Spitze er bis jetzt abwartend gesessen hatte, und blieb forsch ein paar Meter vor dem Bürogehilfen stehen, ehe er zu sprechen ansetzte. Nicht eher werden wir, die fleißigen Arbeiter der Fabrik, wieder zu unseren Arbeitsplätzen zurückkehren, als dass der Fabrikvorstand selbst der Forderung zur Arbeitsplatzneunovellierung zustimmen werde. Das ist doch unerhört. Wer sind Sie? Geben Sie mir Ihren Namen sofort. Ich werde mich höchst selbst Ihrer sofortigen Entlassung annehmen. Mein Name tut nichts zur Sache, aber Sie können mich gerne Heizer nennen, wenn dem Herrn das beliebt. Der Heizer verschränkte daraufhin trotzig seine wuchtigen Arme. Na warte, diese Frechheit wirst du mir büßen, schrie der Bürogehilfe und wollte soeben zu dem über ihn thronenden Heizer emporklettern. Als dieser aber dann plötzlich seinerseits dazu ansetzen sollte, einen Schritt vorwärts zu tun und seine Stirn bösen Falten legte, wich er je zurück. Der Bürogehilfe schüttelte mit erhobenem Arme die Faust, klemmte sich den zuvor abgestellten Aktenkoffer unter seinen linken Arm und wandte der versammelten Arbeiterschaft unvermittelt den Rücken zu, um hurtig den Rückzug anzutreten. »War's das etwa? Haben wir gewonnen?« fragte einer der Arbeiter, sich zu einem anderen umwendend, der ob der Geschehnisse jedoch seinerseits bloß die Schultern zu heben verstand. »Dies, meine Freunde, war erst der Anfang. Aber Sie wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Was auch kommen möge, gemeinsam werden wir siegen und unser Recht geltend machen. Ich suche euch. Bleibt standhaft!« antwortete der Heizer lautstark mit erhobenem Haupte. Viele weitere Tage streikten die Arbeiter, jedoch ohne, dass sich die Fabrikführung noch einmal bei ihnen zu Wort gemeldet hätte. Am Monatsersten wurde dann, wie bereits erwartet, kein Lohn ausgezahlt. Viele der streikenden Arbeiter gingen daraufhin aus Angst vor einem weiteren Monat ohne Lohn wieder zurück in ihren Arbeitsplatz. Die Kesselanlagen der gewaltigen Maschinen wurden wieder befeuert und schon bald sollte der Alltag in der Fabrik wieder einkehren. Nur wenige Arbeiter, darunter auch der alte Heizer und der Jüngling, streikten unbehelligt weiter. Sie kamen frühmorgens zur Fabrik, gesellten sich in den Hof oder stellten sich bei Schlechtwetter, um sich zu wärmen, in der Vorhalle der Fabrik um ein brennendes Kohlefass. Am späten Abend würden sie dann mit den anderen Arbeitern das Fabrikgelände wieder verlassen, um darauffolgenden Morgen wiederzukommen. Ab und an wurden auch Flugblätter an die Fabrikbelegschaft verteilt, die zu erneutem Niederlegen der Arbeit und Solidarität aufforderten. Große Resonanz seitens der Arbeiterschaft blieb jedoch aus, sodass auch zukünftig nie mehr als 20 Arbeiter streiken sollten. Am 25. Tage des zweiten Monats nach Beginn des Streiks kam erneut der altbekannte Bürogehilfe zu den streikenden Arbeitern, um ihnen mit schadenfrohem Grinsen mitzuteilen, dass bereits Ersatz für sie gefunden worden wäre und sie, die Anwesenden, jetzt alle nach Hause gehen konnten. »Eure Dienste werden nicht länger benötigt, Heizer. Geht jetzt!« teilte er in formellem Tonfall den Streikenden mit, ehe er sich wieder entfernte. Sogleich kam Unmut in die soeben gekündigte Arbeiterschaft. Manche schimpften aufgebracht, dem ersten Bürogehilfen hinterher, andere weinten und hatten Angst vor dem, was jetzt folgen würde. Der Heizer selbst, der das alles bereits hatte kommen sehen, sprach seinen ehemaligen Kollegen Mut zu und teilte mit, dass ihnen von nun an zwar nicht mehr gestattet sei, sich hier aufzuhalten, sie doch künftig außerhalb des Fabrikgeländes ihren Streik weiter begehen würden. Und in der Tat sollten zum Ärger des neureichbahnschen Fabriksvorstandes noch viele Tage des Streiks folgen. Mitunter beging zwar abwechselnde Belegschaft den Streik, der alte Heizer und der Jüngling, der sich der aufgeteilten Flugblätter besonders anzunehmen schien und dieser Tage auch ein besonderes Talent für die Schriftsprache in sich entdecken sollte, waren jedoch immer da. In diesen Flugblättern ging es nicht nur um Gleichstellung, Ansprüche und Leistungen, aber auch um den respektvollen Umgang der Fabrikführung mit den Arbeitern. Mit wortgewandter Sprache und zynischem Witz sollten diese Schriften nicht nur zur Auflehnung gegen das Joch der Unterdrückung ermutigen, aber auch von Abschaffung des himmelschreiend ungerechten Klassensystems handeln. Wenn auch sonst schon nichts zu nütze, erklärte der zum Manne gereifte Jüngling im alten Heizer, sollen diese Schriften den schweren Alltag so manchen Arbeiters in den Fabriken, wenn schon nicht leichter, dann doch wenigstens etwas erträglicher und fröhlicher gestalten. In den Tagen, die noch kommen mochten, waren diese Flugblätter, die meist in Form eines Appells an die Fabrikführung gefasst waren, tatsächlich ein beliebtes Gesprächsthema bei der Belegschaft. Alsbald sollte dieser zarte Samen des waffenlosen Widerstandes weit verzweigende Wurzeln schlagen und eine neue Zeit der Arbeiterbewegung einläuten. Ende des vierten Kapitels, gelesen von Schalkmar. Ausgebracht. Denn schon seit vielen Jahren ist er bei der Eisenbahn und ist manch Kilometer auf den Schienen stehen.